Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 484, das Unvermeidliche. Genau, Thema heute, das Google Pixel Event oder wie das jetzt heißt, Made by Google. Ja, genau, weil darum geht es ja auch. Ne? Also Made by Google heißt Produkte von Google, die, eben von Google sind. Aber technisch gesehen, ich komme jetzt langsam dazu, ja, ihr merkt schon, ich quelle fast über, ja, ich habe hier eben viele Notizen gemacht, von diesem Event und, die sind nicht gut, ich guck da mal rein, ja, also, Intro versucht krampfhaft von der minderwertigen Technik abzulenken unter dem Motto, was man wirklich braucht. Ja, genau. Dann die Bühne, die hat eigentlich schon alles gesagt. Ja. Klein, unspektakulär, irgendwie so wie so ein Wohnzimmer vom Hipster. Ja, naja, doch wirklich, wie so ein Wohnzimmer von Hipster. Und da kommen irgendwelche Leute rein, reden halt da ein bisschen total uneuphorisch, ja, als ob das hier, weiß nicht, so eine lästige Pflicht ist. Ne? Und Produkte werden schon gar nicht mehr richtig angekündigt, nur noch so in einem Satz beiläufig werden die gesagt. Ne? Also ich weiß nicht, ist das der neue Scheiß im Silicon Valley? Dass man jetzt solche Mini-Shows da macht, die so, als ob das irgendjemand im Wohnzimmer was vorträgt oder sowas, ja, und nicht mehr so richtig, ja, wir haben ein neues Produkt, super genial, Wahnsinn, toll, euphorisch, guckt euch das an, Wahnsinn, irre, ne? Ja, es ist aber auch schon schwierig, wenn man kein Produkt hat, das wahnsinnig irre und cool und super ist, ja. Das ist schon schwierig. Aber wie es trotzdem geht, wie man trotzdem noch Leute begeistern kann, das könnten die sich eigentlich mal bei Apple abgucken. Ne? Aber okay, gut. Ich leg mal los mit den Pixel Buds. Ja? Dazu sage ich nur $179 und kein ANC, also kein Noise Cancellation, ja, aktive Noise Cancellation. Im Gegenteil sogar noch, da wird es noch vermarktet, dass es so ein offenes Design hat, damit man ja außen alles hört. Okay, gut, mal so gesagt, wenn ich was anhören will, dann will ich die Geräusche draußen nicht hören, okay? Von daher kann ich das überhaupt nicht verstehen, also teuer ohne ANC, wie auch immer, dann lieber ein Sony In-Ear, der W1000, glaube ich, ist das so, X3 nennt sich das. Das sind auch solche In-Ears, ja, mit ANC und allem Möglichen. Es gibt auch von Bose sowas. Dann, vorher kam eigentlich, ich ändere mal den Ablauf, ja, weil ich glaube, ich habe da noch was dazu zu sagen, zu dem Pixel 4. Das traurige Ende eines ehemaligen Vorreiters, muss ich sagen. Es ist wirklich peinlich. Ich als eigentlich Google-Fan, ja, muss mich schämen in Zukunft vor Leuten, die eben Geräte haben von anderen Firmen, ja, beziehungsweise eben von Apple, nennen wir es mal, ja. Man konnte denen immer gut begegnen unter dem Motto hier, ne? Wir haben die technisch besseren Geräte, jetzt haben wir gar nichts mehr. Es ist ein Trauerspiel, wirklich. Es gibt zwei Versionen vom Google Pixel 4, das 4 und 4 XL. Die unterscheiden sich lediglich von der Bildschirmgröße. Die Geräte sind groß, sehr groß. So ist mein, ich glaube, 6,4 Zoll Honor View 20 kaum größer als das 5,7 Zoll Pixel 4. Und das kommt daher, weil man, Achtung, 2019 oben noch einen riesen Bezel hat. Ja, eine riesige Zeile ungenutztes Gerät, wo kein Display ist. Ja, und dann braucht man eben für so eine Displaygröße auch viel Platz. Das heißt, die Dinger sind groß, sehr groß, wenn man das sieht. Mit den, also mit den Display-Werten. Das 6,3 Zoll ist dann natürlich auch, das XL ist dann natürlich auch jenseits von Gut und Böse, was die Größe betrifft im Vergleich zur Bildschirmgröße. Es dürfte eins der größten Geräte mit dieser Bildschirmdiagonale sein, die es momentan auf dem Markt noch gibt, an aktuellen Geräten. Alle anderen Daten sind gleich, was auch nicht schlecht ist. Ja. Vielleicht noch erwähnt, die Auflösung beim XL ist etwas höher, natürlich, klar. Beide Geräte haben ein 90 Hertz Display, was gut ist. Die Kamera ist ein Dual-Kamera-Setup, was auch nach heutigem Standard schon wieder ja, etwas überholt ist, muss man sagen. Man arbeitet hier mit einer 12,2 Megapixel und einer 16 Megapixel Version. Das sind die Sony Chips von gestern. Die aktuellen Sony Chips haben wesentlich höhere Auflösung. Auch da wieder etwas, was ich nicht ganz verstehe. Offenbar ist da die starke Software, die da installiert ist, quasi mit verdammt eben die, also bestimmte Chips zu benutzen und eben nicht die aktuellen, ja, weil da eine extreme Nachbearbeitung der Bilder notwendig ist. Und das ist eigentlich schon keine Nachbearbeitung mehr, das ist eine Reproduktion von diesen Bildern. Ja, das muss man auch sagen. Also mit der Realität haben diese Bilder eigentlich nicht mehr viel zu tun. Aber gut, diesen Trend kann man nicht nur bei Google sehen, sondern auch bei anderen. Nur, eins ist klar, schaltet diese Bildbearbeitung ab und dann seht ihr, was ihr mit diesen Linsen und diesen Auflösungen wirklich bekommt und dann werdet ihr ziemlich enttäuscht sein. Front-Facing-Kamera mit 8 Megapixel ist eigentlich wurscht, ja. Zum Face-Unlock werde ich gleich noch was sagen. Als Prozessor kommt ein Snapdragon 855 zum Einsatz, nicht so schlecht. Allerdings auch hier nicht der 855 Plus, ja. Da gab es immer noch wieder Gerüchte, dass der 855 Plus verbaut würde und das ist leider nicht der Fall, aber ihr wisst ja, Prozessor-Power ist nicht ganz so wichtig, also von daher kann ich das verstehen. Lieber ein Prozessor, der mit einer vernünftigen Taktung läuft und eben zum Beispiel nicht die Gefahr birgt, dass vielleicht durch Übertaktung bzw. durch thermische Entwicklung da vielleicht Fehler auftreten. Kein Problem. Was allerdings ein Problem ist und wo ich gesagt habe, also Leute, das könnt ihr nicht machen. Ne? Es war abzusehen, deswegen habe ich ja auch spekuliert, man hat die technischen Daten vorher schon rausgehauen, damit hier die Leute nicht wahnsinnig enttäuscht sind. Es gab auch wenig Beifall für dieses Gerät, aber dazu komme ich auch gleich noch. 6 GB RAM. Mehr gibt's nicht. Also es gibt keine 8 GB Version, auch nicht beim XL und der interne Speicher gibt es eine 64 GB Version und eine 128 GB Version. Dass überhaupt noch eine 64 GB Version als Flaggschiff angeboten wird, ist eine traurige Sache. 128 GB, also das ist Minimalstausstattung für ein Midrange-Gerät mittlerweile. Also die Leute, wo sie sich ein 64 GB Gerät holen, die werden nicht froh sein, die werden die nächsten 2 Jahre nicht über die Runden kommen damit, wenn man sich anguckt, was momentan rauskommt. Und dann werden wir wieder in so eine Stasis verfallen. Ja, ich spiele ja aber nicht mit meinem Smartphone. Ja, ganz einfach. Ja, ich spiele nicht mit meinem Smartphone, weil ich nicht mit meinem Smartphone spielen kann, die aktuellen Spiele. So sieht das aus. Ja, man kann sich alles schönreden. Ja. Okay, GPS, GLONASS, Galileo, immerhin, ja. Bluetooth 5.0 LE, NFC, Wi-Fi, gewohnt AC, keine AX-Unterstützung, ja. Und also kein Wi-Fi 6 und deswegen auch hier nichts Besonderes. USB-C, dann kommen wir noch zum Akku, ja. Der Akku. 2800 mAh für das kleine und 3700 mAh Akku für das große ist, für das kleine, fürs normale Pixel ist das einfach, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ja, 3700 mAh Akku für das XL wäre ganz in Ordnung. Allerdings muss man da abwarten, wie der Stromverbrauch ist. Erste Berichte zeigen sich dann nicht ganz so begeistert davon. Da gab es ja schon Vorabversionen, ja, von diesem Gerät. Aber da müssen wir warten, wie da die finale Version dann eben ist. Es zeigt aber auch, warum Google alles Mögliche an Dienste mit seinen DOS-Modus, da heißt er jetzt schon wieder Digital Wellbeing, mit seiner rigorosen Sperrung bzw. Beendung von Apps im Hintergrund hier bei Android 10 so rigoros weitergemacht hat, so dass man teilweise Apps schon gar nicht mehr richtig nutzen kann. Das ist eben daher, weil Google hier offenbar schon im Vorfeld geplant hat, hier kleine Akkus zu benutzen, Strom sparen, ne? Und statt dass man dann eben die Akkus trotzdem groß baut, ja, nein, macht man sie kleiner, weil man ja gesagt hat, ja, wir brauchen ja nicht mehr so viel Strom. Aber wisst ihr, das ist keine Verbesserung, ob ich jetzt das Gerät nach 15 Stunden an Strom setzen muss, weil der Akku kleiner ist und das Telefon dann manche Dienste nicht mehr richtig nutzen kann, ja, und nicht mehr in Echtzeit beispielsweise kommunizieren kann, oder ob ich nach 15 Stunden rangehen muss an das Ladenetzteil mit einem größeren Akku, konnte dafür aber vielleicht noch die Dienste nutzen, ja, das macht hier keinen Unterschied, im Prinzip sogar eben dann negativ für den kleineren Akku mit Stromsparfunktionen. Furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann es nur nochmal sagen, also 6 GB RAM, damit werden die Leute nicht glücklich sein, schon gar nicht mit den 64 GB Storage. Da gibt es Spiele, die brauchen heute schon 10 GB, gar nicht auszumalen, wie die in einem Jahr sind, die Top-Games. Ja? Und so geht es einfach nicht mehr weiter. Das muss man endlich mal einsehen. Die paar Euro kann man ruhig investieren als Firma und vernünftigen Speicher bauen. Das würde das Gerät vielleicht 10 Euro teurer machen, ja, wenn hier genug Speicher drin wäre. Ich glaube, da geht es Google auch um was anders. Das ist jetzt hier vielleicht an der Stelle so ein bisschen ausschweifend. Das habe ich ja auch schon des Öfteren mal gesagt, dass eben hier Google unbedingt wohl die Low-Range- und Mid-Range-Geräte hier forcieren will, weil die es eben hier selbst nicht mehr schaffen und dann eben auch das Android immer weiter kaputt machen. Das hat man schon bei Android 8 gemerkt, bei 9 extrem und bei 10, ja, ist das eigentlich schon der digitale Wahnsinn geworden, wie man ein System, das einstmals als Top-Notch galt, jetzt hier für Mid-Range-Geräte zusammenschrumpft und kaputt macht, so dass zwar die Mid-Range-Geräte gut laufen, aber die High-End-Geräte eigentlich nur noch dann richtig funktionieren, wenn Firmen drastische Änderungen am Android vornehmen. Sehr, sehr schade hier. Ich sehe da einfach keine Besserung und jedes Jahr wieder eine Verschlechterung. Face Unlock ist die einzige Möglichkeit, übrigens das Gerät zu entsperren, außer euren PIN einzugeben, denn ein Fingerprint-Sensor gibt es nicht bei diesem Gerät, bei keinem der beiden Geräte. Google setzt voll und ganz auf dieses Face Unlock, das jetzt auch gleich danach mit Sicherheitslücken negativ aufgefallen ist. Das Teil lässt sich nämlich auch noch mit zunehmenden Augen entsperren. Und das bedeutet, für Leute, die nicht alleine leben, sollte man, wenn man schlafen geht, sein Handy gut verstecken. Ja, denn jeder könnte das Handy anschalten, vor das Gesicht halten und das war's denn. Also so soll das Face Unlock ganz gut funktionieren. Tja, wie gesagt, eben auch so gut, dass mit zunehmenden Augen funktioniert. Lowlight soll offenbar kein Problem sein. Ja, gut, okay, das nehme ich einfach mal so hin. Aber da es keinen Fingerabdruck, also kein Fingerprint-Sensor mehr gibt, wird es noch für einige Probleme sorgen. Ende 2020, zum Glück ist das nochmal verschoben worden, ja, erwartet man ja auch eine biometrische Authentifizierung, beispielsweise beim Online-Einkaufen. Zunächst werden da Fingerprint-Sensoren genutzt und das sind zum Beispiel auch so Sachen, die eben viele Apps nutzen. Die Apps kann man so nicht mehr einfach entsperren, weil diese Apps gar keine Face-Unlock-Funktion bieten. Ja. Und das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die PayPal-App nehme, da kann ich mich mit dem Fingerabdruck-Scanner identifizieren, aber nicht mit einem Face-Unlock. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Geschäft euer komplettes PayPal-Passwort eingeben müsst, jedes Mal, wenn ihr das benutzt. Wunderbar, klasse, vielen Dank. Damit werden viele Sachen einfach vollkommen ad absurdum geführt. Auch von daher, auch wenn ich kein Fingerprint-Sensor-Fan war in der Vergangenheit, es geht eben nicht mehr ohne. Ich musste mich auch dem beugen. Ja. Jetzt ihr ein Gerät ohne Fingerprint-Sensor auf den Markt zu bringen, ist einfach Irrsinn. Damit ist dieses Gerät für vieles gar nicht mehr zu benutzen. Ganz, ganz traurig. Wireless Charging mit 10 Watt. Gut, es hat immerhin Wireless Charging. Also Google kann sagen, ja, unser Gerät hat Wireless Charging mit 10 Watt. Also bei anderen sind sie mittlerweile, bei Huawei sind sie mittlerweile bei 40 Watt angekommen. Also Leute, kein Backup übrigens in Originalauflösung für Google Fotos beim Pixel 4. Auch das ein herber Tiefschlag für Leute, die sich ein teures, minderwertiges Gerät kaufen und dann erwarten, naja, aber ich bin ja voll und ganz im Google-Universum und Google sorgt dafür, dass ich den besten Nutzen habe bei Diensten von Google. Ja, denkst du mal, noch nicht mal Google Fotos bietet eben für Pixel 4-Owner zurzeit ein Backup in Originalauflösung. Zurzeit sage ich deswegen, Google hat sich dazu noch nicht geäußert, aber ich denke mal, da es schon so viele negative Stimmen deswegen gab, für Google wäre es keine große Sache, einfach zu sagen, okay, wir machen es jetzt trotzdem. Höchstens für die Aktionäre eben wegen dem Geschäftsmodell, das dann eben wieder so Reibach machen mit Geräte, so viel wie es geht, ja. Dann natürlich wieder etwas geschmälert würde, weil da kommt schon etwas zusammen an Rechenpower, die Google braucht und entsprechend dann eben auch an Ausgaben. In Indien hat das Pixel 4 übrigens noch ganz andere Probleme. Das wird gar nicht erst in Indien auf den Markt kommen. Damit ist natürlich auch für das Pixel 4 viele Millionen Menschen nicht mehr erreichbar. Denn es gibt keine Zulassung, man konnte sich nicht einigen mit Indien wegen den Radarfrequenzen, die Face-Unlock-Sensoren brauchen. Ja, das Teil beschallt nämlich den Benutzer auch noch mit Radarwellen. Ja. Also ich bin ja kein Elektrosmog-Skeptiker, ja, die schon Schweißperlen auf die Sterne kriegen, wenn sie nur dran denken, dass gerade in der Nähe ein Handy eingeschaltet ist oder so. Aber ich muss da erst noch genauer nachforschen, wie stark diese Radarfrequenzen sind, denn auch hier zählt natürlich bei einer gewissen Stärke und Entfernung sind Radarfrequenzen, also Radarwellen, die ausgesandt werden, natürlich auch immer zu hinterfragen, ob da die Grenzwerte auch richtig eingehalten werden und letztendlich, wie auch dann diese Grenzwerte bewertet werden tatsächlich, denn da gibt es meiner Meinung nach noch keine ausgiebige Untersuchung, wie sich Radarfrequenzen verhalten in ganz kurzem Abstand oder wie die sich auswirken in ganz kurzem Abstand zum Gesicht. Mal gucken. Also ich denke aber, dass hier die Belastung, die Strahlenbelastung durch die Radar Sensoren relativ niedrig sind. Aber wie gesagt, die haben dazu geführt, dass eben das Google Pixel 4 keine Zulassung in Indien bekommt. Und wie gesagt, man konnte sich nicht verständigen. Ende. Gut, ich möchte jetzt mal das Pixel 4, das Thema, das traurige Thema, muss ich sagen, beenden. Ich wüsste nicht, warum sich irgendjemand so ein Gerät kaufen sollte. Ja, keine Ahnung, aber okay. Der Lichtblick auf diesem Event war definitiv das Pixelbook Go. Das Gerät selbst ist wirklich sehr interessant. Es scheint wirklich viel dafür zu sprechen für so ein Gerät, außer natürlich, dass das Gerät ausschließlich unter Chrome OS läuft. Also kein Dual Boot, was vielleicht einige hier gedacht hatten, oder Android und Chrome, sondern das ist also ein reines Chrome-Gerät, und damit verabschiedet sich eben auch Google tatsächlich von den Tablets, von den Android-Tablets. Das hier ist auch kein Tablet-Ersatz, das ist ein ganz normaler Laptop, wenn man so will, ein Chromebook sozusagen, ja, wo man also nicht das Display abmachen kann, sondern es ist einfach so ein Zusammenklappbar, so wie man eben ein Notebook gewohnt ist. Positiv ist, hier fängt die Ausstattung bei 8 GB RAM an, ja, genau, mit $649. Die kleinste Version allerdings mit 64 GB Storage, vielleicht doch etwas knapp ausgestattet. Full-HD-Display und ein Intel Core M3-Prozessor. Dann geht es weiter mit einem Intel Core i5-Prozessor, also schon relativ gut bestückt. 8 GB RAM, 128 GB Storage, ebenfalls Full-HD-Display für €849. Dann haben wir noch mit demselben Prozessor für €999 eine Version mit 16 GB RAM und 128 GB Storage, und letztendlich bildet für $1,399 ein Chromebook, ein Pixelbook Go mit einem Intel Core i7 Prozessor, 16 GB RAM und 256 GB Storage und 4K Ultra HD Molecular Display, ja, was immer das auch sein soll, also ein richtig gutes Display, die Spitze davon, und das sind halt schon Preise, ja, wenn man das sieht, bei der Vorstellung wurden sie vorgestellt mit ab 649, und das hört sich natürlich super gut an, aber wenn man dann sieht, 1399, dafür kriege ich ein Top Notebook auch, der eben nicht nur Chrome OS läuft, aber das ist ja das, wo es schon seit Anfang an darüber geredet wurde, ja, natürlich braucht man das auch nicht unbedingt, wenn man ein Chrome OS Gerät haben möchte, dann ist einem das eigentlich mit den, ob da jetzt noch was anderes drauf läuft, ob Linux drauf läuft, ob Windows drauf läuft, eigentlich auch Schnurz. Ja, weil das Gerät eben gar nicht für diesen Sachen gedacht sind. Ja. Hardware-mäßig ist es recht gut ausgestattet, und man hat sich hier auch ein paar Gedanken gemacht. Die Unterseite ist beispielsweise geriffelt und hat richtig Grip, sodass man das Ding auch locker in der Hand halten kann. Ja. Und einfach so mitnehmen kann, ohne Case. Es soll sehr robust verbaut sein. Das Trackpad ist sehr gut, hat schon sehr viele Lorbeeren hier geerntet, und das ist also in Augenhöhe mit dem MacBook Trackpad ist, ja, und zwar ein Glas-Trackpad, was auch immer das heißt, also wirklich nicht schlecht, und von daher muss ich sagen, ist das alles wunderbar. Meiner Meinung nach, der Charger bietet 45 Watt über USB-C. Das Einzige, was man vielleicht, 12 Stunden Batterielaufzeit übrigens, dann dürfte vielleicht sogar das Pixel 4 normal, also ohne XL mit der kleinen Batterie, dürfte vielleicht sogar auch übertrumpfen, weil ich würde sagen, wenn da ein paar Programme installiert sind auf dem Pixel 4, wird es kaum länger oder vielleicht sogar kürzer halten als das Pixelbook Go. Naja, das einzige Manko vielleicht, was man anführen könnte, ist, dass es nur zwei USB-C-Anschlüsse hat und einen Kopfhöreranschluss. Das war's. Keine weiteren Ports, keine normalen USB-Ports, keinen Kartenleser, kein gar nichts. Ja? Und auch kein HDMI-Anschluss. Ja, und da müsst ihr dann so ein USB-C Multi-Adapter anschließen, wie ich zum Beispiel hier am an meinem Honor View 20 habe. Ich benutze es ja auch als PC und dann kann man eben Monitor, Maus, Tastatur und so weiter anschließen und betreiben. Auch Kartenleser ist damit drin. Also das ist vielleicht das Einzige. Aber ansonsten finde ich das Gerät ganz gut. Die Präsentation dieses Gerätes, nun, ich darf das mal kurz zusammenfassen, ja. Eine Oma kommt, setzt sich auf den Stuhl, redet ein bisschen über das Design und so nebenbei, so in ein, zwei Sätzen, sagt sie, dass hier ein Pixelbook Go rauskommt, auf den sie dann sehr stolz sind und dass es so griffig ist und ja, und dann steht die Oma wieder auf und geht. So zwischen, verpackt zwischen einigen Produkten und einigen Design ja, Vorträgen möchte ich sagen, weil anders da kann man das nicht sagen, von Begeisterung keine Spur. Ich weiß nicht, ob die Frau einfach nur zu aufgeregt war oder so, vor den Leuten da zu sprechen, ich weiß es nicht, aber nee, ehrlich, so kommt das an. Omi kommt ins Wohnzimmer, redet irgendwas, unter anderem auch irgendwas vom Pixelbook Go und dann geht Omi wieder aus dem Wohnzimmer raus. Es ist ein Trauerspiel. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Von Begeisterung keine Spur. Auch nicht bei der Audience, bei den Zuschauern. Keinerlei Begeisterung ist da auch. Ganz selten mal brandet ganz kurz verhaltener Applaus auf. Aber irgendwie sind die Leute so paralysiert. Auch von dieser vollkommen emotionslosen Darbietung von neuen Produkten. So unter dem Motto, ja, hier ist ein Produkt, hier so habt ihr die Google Pixel Buds und hier ist Pixelbook Go, hier ist ein Pixel 4. So, und jetzt reden wir noch ein bisschen, wie toll alles ist und wie euer Leben in Zukunft aussehen wird, dank Google. Ja. Hoffentlich ein bisschen euphorischer, als das so dargestellt wurde hier auf der Bühne, sonst wird es eine ziemlich langweilige Zukunft werden. Ne? Also ich bin wirklich enttäuscht von der Präsentation. Ich dachte schon letztes Jahr bei dem Pixel-Event, es kann nie mal schlimmer werden, aber man weiß es ja, ich sollte es mittlerweile wissen, ne? Schlimmer geht immer bei Google. Und das ist ja nicht nur bei Google so, aber trotzdem, das wurde mal wieder hier unterstrichen. Google Stadia ist dann auch noch mal ein bisschen angesprochen worden, sehr euphorisch. Sarkasmus lass nach. Am 19. November wird es kommen, was hier total ausgeblendet wurde. Eben mit Kabel. Ja, so sieht's aus. Ihr müsst den Wireless-Controller müsst ihr an das Gerät, an Laptop bzw. an euer Smartphone mit einem USB-C-Kabel anschließen. Nur quasi die Verbindung zum Bildschirm ist ohne Kabel. Und Google Stadia funktioniert auch nur mit Wi-Fi-Netz, mit einem guten Wi-Fi-Netz. Funktioniert nicht über mobile Netzwerke, auch nicht über super tolles LTE, ja. Natürlich denkt Google auch noch nicht an 5G, denn das Pixel 4 hat kein 5G. Jo, so sieht's aus. So sieht's aus mit den ganzen Sachen. Latenzprobleme will man mit KI lösen. Allerdings, dieser Bericht kommt von Giga. Ich weiß nicht genau, inwiefern der auch dann tatsächlich zutreffend ist. Deswegen bin ich dann auch ein bisschen vorsichtig, denn das ist so ungefähr das Schwachsinnigste, was ich je gehört habe. Angeblich soll die KI anhand von Spielmustern erkennen, was man als nächstes tut. Nun ist genau das aber eben bei, zum Beispiel bei 3D-Shootern, bei First-Person-Shootern eben genau nicht möglich, vorherzusagen, was tut der Benutzer. Denn im Prinzip, wer einigermaßen zocken kann, der muss genau das machen, was nicht erwartet ist. Und wer da in sein eigenes Spielschema verfällt, der wird sowieso bald weggerotzt. Der kann so nicht spielen. Ja? Also von von einer KI, die meine nächsten Spielzüge vorhersagen will. Das kann nicht funktionieren. Das würde auf jeden Fall schief gehen, wenn das der Wahrheit entsprechen sollte. Denn sobald man so spielt, dass die nächsten Züge vorhersehbar sind, war es das dann auch schon, ja, mit dem erfolgreichen Spielen, ja. Ich weiß nicht, was die dort zocken, ob die dort Tetris zocken oder irgendwas zum Test auf dem Stadia oder was weiß ich, Puzzle Games oder Schach, ja, da würde das wunderbar funktionieren, ja. Aber wenn die Jungs dort auch nur minimal Ahnung haben vom First-Person-Shooter, dann sollten die das eigentlich wissen, dass das nicht geht. Deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob der Bericht überhaupt stimmt. Eigentlich das Beste des Tages, also Google, dieser Google Pixelbook Go war schon okay, aber das Beste des Tages, was vorgestellt wurde, ist eine App. Und zwar Voice Recorder. Ja? Der Voice Recorder vom Pixel 4 kann quasi Sprache in nahezu Echtzeit übersetzen, ohne Internetverbindung, und kann daraus dann eben auch Notizen erstellen, also ein Transkript quasi direkt, während man spricht. Und das ist dann natürlich zum Beispiel sehr gut, wenn man viel mit Sprachnotizen arbeitet. Dann gibt es ruckzuck einen Haufen Audiodateien, und wer die nicht sofort benennt, und wer macht das schon, wenn er unterwegs ist gerade, ne, und sich eine Audionotiz macht? Niemand. Und dann hat man jede Menge Arbeit, das Zeug überhaupt nochmal zu sortieren und dann herauszufinden, was jetzt zu wem gehört und so weiter. Hier natürlich überhaupt nicht, weil der Inhalt quasi ja schon in Textform mit abgespeichert wird und somit durchsuchbar ist und alles. Ja, wunderbar, das ist nicht schlecht. Das wird limitiert sein auf das Pixel 4. Und hier sehen wir wieder, wie das bei Google funktioniert. Man bringt eine App raus, die nur auf dem Pixel 4 funktioniert, mit vorgeschobenen Argumenten. Das ist eine Riesenschweinerei, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese App würde auf jedem Mid-Range-Gerät laufen. Zum Glück weiß ich, dass Huawei daran arbeitet, an so einer App. Die wird also auch bald erscheinen. Von daher wird der Betrug von Google hier auffliegen, weil Huawei dann zeigt, dass man das durchaus auch mit anderen Geräten machen kann. Es gibt nämlich nichts, was beim Google Pixel 4 besonders gut ist. Ganz im Gegenteil, die technischen Daten wird von vielen Midrange-Geräten der Konkurrenz übertrumpft. Okay, so. Dann komme ich jetzt mal zu den News. Ich habe ja schon gesagt, Unlimited Backup für Google Pixel 4 wird es nicht geben, zumindest im Moment noch nicht. Ja. Vielleicht lässt sich Google nochmal überzeugen, weil es wurde nämlich was herausgefunden. Ich meine, wenn die da jetzt nicht reagieren und nicht wirklich den Pixel 4 Nutzern Unlimited Backup in Originalqualität bei Google Fotos gewähren, dann muss ich sagen, ist das wirklich ein Schlag ins Gesicht, und das wäre, meiner Meinung nach, ist das ein Skandal. Ja. Unlimited Backup geht nämlich für iPhone bei Google Fotos in Originalqualität. Ihr habt das richtig gehört. Das iPhone hat Unlimited Backup in Originalqualität und das Pixel 4 nicht. Wie arm. Also Leute, ihr möchtet Google Fotos haben, in der maximalen Nutzungsstufe, dann empfehle ich euch, holt euch ein iPhone und kein Pixel 4, ja, holt euch ein iPhone, denn damit könnt ihr es nutzen, ein Pixel 4 nicht. Traurig, wirklich traurig. Da müssten Leute entlassen werden, die das zu verantworten haben, und zwar endgültig. Die dürften noch nicht mal mehr einen Loader schreiben für Google, ja, unfassbar. Hintergrund ist übrigens der, dass alle modernen iPhones das HEIC bzw. HEIV-Format heißt es, glaube ich. Nein, HEIF, so Format nutzen für die Bilder. Ja, das macht die Dateien kleiner als die JPEGs, die von Google in der High-End-Version genutzt werden, also die komprimierte Form. Ist aber deutlich besser. Ja. Und das ist dann natürlich auch eine Sache, wo dann Google gesagt hat, okay, also wenn wir jetzt diese Fotos nochmal komprimieren würden, dann würden wir ja auf unseren Server mehr Speicherplatz benötigen, als wenn diese HEIF-Fotos direkt abgespeichert werden. Ja. Und dann machen wir das natürlich nicht. Ja, und gewähren dann eben da eben den vollen Backup in der originalen Qualität, die eben beim Google iPhone, beim Apple iPhone gespeichert werden. Weil die einfach besser sind, kleiner sind und dann braucht Google kein zusätzlicher Speicherplatz, weil wenn die sie nochmal komprimieren würden in ihrem Format, wären sie ja größer und sie müssen dann natürlich auch keine Rechenleistung haben. Das sind ja Milliarden von Fotos, die da geschickt werden, ja, und wenn die alle nochmal eben komprimiert werden, dann braucht es auch jede Menge Rechenzeit und damit auch Geld. So einfach ist es, ja, und beim Google Pixel 4 würde es ja Geld kosten, wenn man den Leuten erlauben würde, das in Originalqualität zu speichern. Ja, das geht natürlich nicht. Und dort, wo es Geld einspart, na, das geht natürlich. So, und jetzt sind wir eben bei dieser Situation, dass das iPhone hier die Bilder in der Originalqualität speichern kann und das Google Pixel 4 nicht. Traurig, traurig, traurig. Google stampft Google Clips ein, ja, die kleine Kamera, die man sich da anstecken konnte, ja, ist jetzt Geschichte. Ursprünglich wurde es mal entwickelt, damit alle Momente aufgenommen werden können, ja, und das wurde dann auch gespeichert, eben in der Cloud, automatisch, und kleine Clips oder Fotos, Schnappschüsse und so weiter. Das Teil wurde 2017 auf den Markt gebracht, klar, für $249, ja. So, das war, glaube ich, so mit das erste Produkt, wo der Größenwahn dann eingesetzt hat. Klar, dass das natürlich dann kein Erfolg war. Ich hätte eigentlich so eine Kamera sehr gerne gehabt, aber für $249, da kriege ich schon was Richtiges, ja. Dann hole ich mir sowas natürlich auch nicht. Technik-Fan hin, Technik-Fan her, muss auch auf meinen Geldbeutel gucken, ja. Natürlich, wenn ich das Geld in Stapeln liegen habe, ja, und mir das auch vollkommen egal ist, ob es was Günstigeres gibt, wo besser ist, ne, dann gut, hätte ich mir das vielleicht auch geholt, ne, aber das ist eben von den Stückzahlen her dann unrealistisch, dass ich das dann gut verkaufe. Deswegen wird dieses Produkt jetzt eingestellt, Ende, rest in peace, Google Clips, hätten sie mit den Google Buds, ehrlich gesagt, mit den Pixel Buds auch machen sollen, ja. Aber nee, da geht's noch weiter. So, jetzt mal weg von Google hin zu Ringcam bzw. Amazon. Die Ringcam Indoor, die bei Amazon gerade verkauft wird für 59 Euro etwa. Die ist hier auch getestet worden von Android Central. Und man sieht da, es ist einfach genial. Ich habe ja schon mal darauf hingewiesen. Die werde ich mir wohl demnächst holen. Das ist ein echt vernünftiger Preis. Die kann alles, was die anderen Ringcams können. Die Ringcam Indoor hat aber eine Sache, und zwar, die hat eine Stromversorgung, braucht eine Stromversorgung. Das ist aber gleichzeitig auch ein Vorteil. Kein Akku wechseln, nichts aufladen müssen und trotzdem eben hier den Betrieb sichern. Einfach an Strom und fertig. Also, das ist gebongt. Sehr großes Viewfeld, wo also ganzes Panorama der Wohnung quasi, je nachdem, wo man sie positioniert, aufnehmen kann. Die Grundfunktionen sind alle kostenlos dann zu nutzen. Es gibt noch spezielle Funktionen, die für 3 Euro im Monat genutzt werden können von Ring, wo es dann auch eine Cloud-Speicherung bei Bewegung gibt und zum Belegen quasi, ja, wenn hier Leute zum Beispiel eingedrungen sind, etc. Einige andere Funktionen noch hinsichtlich der Benachrichtigung. Allerdings gibt es auch eine normale Benachrichtigung auf dem Smartphone über die App ohne diesen Dienst, ja. Klar, zum Absichern der Wohnung, was ich auch definitiv dann auch machen werde, da wird nicht nur die Ringcam installiert, sondern auch noch mehr, wird das aber einer der Hauptbausteine sein, denn glücklicherweise kann man hier meine Wohnung von einem Standpunkt aus quasi komplett überblicken. Es ist auch geplant, für die Zukunft einen sogenannten Home-Mode zu integrieren. Das heißt, sobald man daheim ist, werden sämtliche Funktionen der Kamera abgeschaltet und erst dann wieder eingeschaltet, wenn man die Wohnung verlässt. Auch das ist eine gute Sache, denn der Home-Mode garantiert dann auch mehr Privatsphäre, weil eben diese Funktionen dann nicht aktiviert werden können, sobald man eben hier selbst in dem im Zuhause ist. Ja. Ich vermute mal, das wird gemacht werden, entweder über ein Amazon Echo, hoffe ich jedenfalls, dass man das auch manuell machen kann, weil es ist eigentlich Standard, dass ich sage, ne, ich gehe und ich bin wieder da, und dann kann man das eigentlich auch dann darüber ganz gut steuern. Oder es ging auch ganz gut mit dem Wi-Fi einbuchen. Sobald das Gerät im Wi-Fi eingebucht ist, beispielsweise, wird die Ring Door Cam abgeschaltet. Hoffentlich ist es auch so für Leute, die eben nicht alleine wohnen, sondern mehrere Leute da drin haben, dass man eben da auch diese Funktion für mehrere Leute ausdehnen kann, sodass, wenn eins von so und so viel Smartphones hier drin sind, dass dann eben die Kamera ausgeschaltet wird. Somit ist sichergestellt, dass egal wer von der Familie dann zum Beispiel eben heimkommt, dass dann die Kamera trotzdem aus ist. Android 10 Beta Update für LG soll noch diesen Monat kommen. Sind wir mal gespannt. Ist ja auch eigentlich auch keine große Überraschung mehr. Das V50S und das V50 werden es dann eben bekommen, sowie das LG G8. Das LG G8 ist sogar eben, oder G8 ist dann sogar eben der erste, der es bekommt. The Rift wird mobil. Ja, genau, das RPG Rift. Ja, habe ich sogar ein T-Shirt mal davon ergattert, ja. Das wird's jetzt auch auf Android geben. League of Legends Wild Rift wurde angekündigt. Ich lasse den Trailer hier mal verlinkt. Ihr könnt immer reingucken. Ist nicht schlecht. Und man kann sich jetzt auch schon vorregistrieren im Play Store, League of Legends Wild Rift. Das Icon ist ziemlich unspektakulär. Dort ist auch der Ankündigungstrailer zu sehen. Ich hätte mir ein bisschen aussagekräftigeres Icon gewünscht. Ich hoffe, das wird noch angepasst werden, weil, naja, also ein L, ich weiß ja nicht. Ansonsten sieht die Grafik schon mal ganz gut aus, aber mehr kann man auch noch nicht sagen. Wenn es so schön wird wie The Rift, auf dem PC, vom Inhalt her auch, dann glaube ich, wird es schon ein sehr interessantes RPG-Spiel werden für Android. OnePlus 7T und 7T Pro sind ab sofort auch erhältlich in Europa. Wollte ich nur kurz anmerken, und ja, also wenn ihr da auf das Gerät wartet, dann nix wie ran. Das 7T Pro hat ja zum Preis von, ich glaube, es wird bei uns 699 Euro kosten, 8 GB RAM und 256 GB Storage. Ja, so macht man das nicht für 1000 Euro 6 GB und 128 GB Storage. So sieht's aus. Erste Bilder vom OnePlus 8 sind auch aufgetaucht, aber es wird noch eine Zeit lang dauern, also keine Panik, ja, wer jetzt das 7T will, braucht nicht zu warten auf das 8er. geht ja sowieso immer bei OnePlus so, ja, also alle halbes Jahr kommt da ein Gerät, von daher ist es sinnlos, jetzt immer auf das Neue warten zu wollen, denn sobald das Neue auf dem Markt ist, wird es bereits schon das andere angekündigt sein, beziehungsweise schon mit Leaks eben durchgesickert sein und auch dann schon bald kommen, ja, ist nun mal so. Aber man hat hier schon mal einen Entwurf gemacht, ein Rendering halt. Und das ist auch sehr, sehr schlüssig, denn wie vernünftig heute gibt es keine Bezels mehr. Und ansonsten, ja, ist eigentlich keine große Überraschung beim Design. Ja, dafür soll es wohl, so zumindest die Gerüchte, einen Snapdragon 865 Prozessor haben, der ja auch erst vor kurzem angekündigt wurde. Das würde stimmen oder würde übereinstimmen. OnePlus ist ja immer sehr aktuell mit den Prozessoren und arbeitet ja auch mit Snapdragon zusammen und für Mitte 2020 soll das eben dann kommen oder spätestens und dann ein Snapdragon 865 ist da absolut die logische Konsequenz. Huawei wird Teil des deutschen 5G-Netzwerkes. Die Vernunft hat gesiegt erstmal, ja, Wahnsinn. Damit ist das doch ein Tiefschlag für die US-Regierung, die ja hier europäische Länder massiv unter Druck gesetzt hat, bedroht hat mit Sanktionen. Jetzt werden wir mal gespannt, wie das hier weitergeht, ob wir jetzt mit harten Sanktionen von der USA rechnen müssen. Ja? Angeblich soll schon im Weißen Haus gesagt worden sein, dass wir ab sofort keine Geheimdienstinformationen mehr kriegen. Das ist doch super. Am besten stellen wir die Geheimdienstarbeit mit den USA komplett ein. Dann sind wir auch nicht mehr greifbar. Und dann ist es auch ganz gut, ist es auch nicht mehr so schlimm, dass US-amerikanische Firmen bei uns spionieren, was das Zeug hält und alle Daten von uns eh schon in den USA sind, ne? Dann können die auch nichts mehr wollen. Am besten auch keine Auslieferungsverträge mehr, gar nichts mehr mit den USA machen. Dann ist alles wunderbar und dann brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr zu machen. Vorher würde ich natürlich auch dann von einem amerikanischen Spionagegerät abraten, ja, weil genau das wird dann nämlich passieren. Ihr seid noch im Zugriffsbereich dann. Ja. Wenn die chinesische Regierung feststellt, dass ihr, was weiß ich, tonnenweise Musik auf eurem, illegale Musik auf eurem Server habt, ja, dann können die nichts machen dagegen. Ja. Die USA kann da was machen. Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Okay, gut. Dafür geht die EU jetzt auch noch in die Offensive. Mein lieber Mann, denn muss im Weißen Haus muss ja schon der Schädel rauchen jetzt. Ne? Die EU geht gegen Broadcom vor und schränkt damit hier das, so die New York Times, das Agieren auf dem europäischen Markt empfindlich ein. Die Behinderung der Konkurrenz durch Broadcom will die Kommissarin Margarete Vestager nicht mehr länger hinnehmen und hat jetzt hier massive Schritte gegen Broadcom angekündigt. Schwieriger Name. Und hat sogar eine Order rausgebracht, sofort alle Terms of Services, die eben andere Hersteller behindern, zu entfernen und hat diese auch eben ja im Prinzip als unwirksam erklärt. Das ist heftig. Broadcom will natürlich dagegen vorgehen, aber vorerst ist das eben mal in Funktion und das ist ein Testfall, so schreibt die New York Times, auch für andere Firmen wie Amazon, Apple, Facebook und Google, die eben hier in Europa momentan im Ziel von Ermittlungen sind, beziehungsweise von möglichen Ermittlungen bald sein werden, hinsichtlich eben negativen Verhaltens gegenüber der Konkurrenz. Und damit zeigt die EU, dass sie nicht nur bereit ist, sich gegen Anweisungen des Weißen Hauses zu stellen, sondern auch noch gegen Firmen vorzugehen und es nicht einfach dulden, hier wenn eine US-amerikanische Firma auf dem EU-Markt durchdreht. Gut. Das Huawei Enjoy 10 ist offiziell und das ist ein typisches Mid-Range-Gerät, ja. Und deswegen wundert es mich da auch im Gegensatz zum Pixel eben nicht, dass es da zum Beispiel eine Version gibt mit 6 GB und 64 GB RAM. Ja, 799 kostet ja da das Pixel 4 mit 6 GB und 64 GB RAM, das kleinste. Also das ist für ein Midrange-Gerät ganz gut. 4000 mAh Akku statt 2800, das ist auch schon mal nicht schlecht. Hat ebenfalls 10 Watt Charging, also richtig vergleichbar, irre. Ne? Ein Kirin 710F, das ist ein relativ neuer Prozessor. 4G Dual Netzwerk, GPS, Headphone Jack, also das heißt ein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss für einen Kopfhörer ist mit drin. Wird noch mit Android 9 ausgeliefert, EMUI 9.1. Und Kostenpunkt: keine 799, keine 699, keine 599, nein, $200. So muss ein Midrange-Gerät bepreist werden, so genau. Oh, Google Pixel 4 für $200? Nicht schlecht. Würde ich mir vielleicht sogar holen. Oder auch nicht. Honor startet Registrierung für Beta von der Magic UI 3. Ja? Und damit ist auch nochmal klar, was ich letzte Woche gesagt habe. Ja? Aufpassen, es ist nur eine Beta-Version momentan, die rauskommt. Und auch das im Moment sehr langsam. Jetzt ist die Registrierung freigegeben für Honor 20 und Honor 20 Pro. Das sind die einzigen Honor-Geräte momentan, bei denen man sich registrieren kann. Bis Ende des Monats sollten da auch noch zum Beispiel Honor View 20 und so hinzukommen für diese Registrierung zur Beta. Wann die Beta dann eben endgültig rauskommt für diese Geräte, ist noch nicht ganz klar. Auch hier wurde gesagt, Ende Oktober, aber ganz sicher ist das natürlich nicht. Ich meine, so lange ist der Oktober gar nicht mehr. Ne? Unter anderem ist da mit integrierten AI-Powered Lock Screen Optimization, das ist diese Magazin-Feature wurde optimiert, ja, damit es ein bisschen mehr Freiheiten gibt da drin. Eine verbesserte PC-Konnektivität, das heißt, man kann hier jetzt per Track and Drop auf einem eingeblendeten Screen, das eben das Smartphone repräsentiert, per Drag and Drop hier Dateien hin und her schieben. Ganz interessant auch. Also man sieht quasi den Bildschirm vom Smartphone auf der Windows-Oberfläche und kann dann Drag and Drop hier dort Dateien reinschmeißen und dann wird es aufs Smartphone kopiert und umgekehrt. Gar nicht so übel, meiner Meinung nach. Und ein High Car Support nennt sich das, Smart High Car Support für Geräte, die zum Beispiel auch schon mit Android Auto und Apple CarPlay zusammenarbeiten, gibt es jetzt dann eben die Möglichkeit, das Gerät mit diesen Honor-Geräten zu verbinden und dort dann eben zum Beispiel Maps oder Ähnliches zu nutzen auf dem Screen von dem Auto. Da werden natürlich die wenigsten Autos wieder dafür geeignet sein, wie immer. Umfrage zeigt, Nutzer in Großbritannien würden lieber auf Facebook verzichten als auf Huawei. Tja, was sagen denn die Leute dazu? Nicht zu fassen. Das hat jetzt eine Umfrage ergeben. Das ist gar nicht so verwunderlich, meiner Meinung nach. Die Briten sind doch sehr skeptisch, was Facebook betrifft. Aber dass sogar Huawei dann noch vor Facebook landen würde, ja, bei der Beliebtheit unfassbar. Also da muss man dann doch hier hoffen, dass auch Großbritannien vielleicht Huawei nicht vom 5G-Netz ausschließt. Die Aussage war relativ klar, gar nicht übel meiner Meinung nach. Juhu! So sieht's aus. Die Gehirnwäschetaktik geht nur bei US-Amerikanern auf, habe ich das Gefühl. Dort allerdings geht es momentan gerade rund in Kommentaren und Foren. Also Huawei kann den US-Markt, glaube ich, abschreiben. Die Hetze von Trump und Co. hat dort voll eingeschlagen und ist doch sehr interessant, wie sogar Demokraten dann auf einmal auf Trump hören, ja, wenn es um ein Thema wie Huawei geht, ne? Also vereint gegen die Chinesen sozusagen, ne? Nicht schlecht, aber vollkommen hirnrissig. Naja, Nationalisten halt, was soll man sagen? Umfrage zeigt, Nutzer in Großbritannien würden lieber auf Facebook verzichten als auf Huawei. Das sagt was aus. Nicht schlecht. Angebote im Design, übrigens im Design Store für Honor und Huawei zu Halloween. Ich wollte es kurz erwähnen. Ja, es ist fast alles reduziert momentan im Design Store. Egal ob jetzt komplett Designs, wo auch der Lockscreen und so weiter mit umgestaltet wird, oder nur Schriftarten, die man benutzen kann. Ja. Übrigens systemweit auch benutzen kann. Sehr schön. Alles ist teilweise stark reduziert. Ja. Ich habe eigentlich gar nichts mehr gesehen, was nicht reduziert ist in dem Store. Ganz cool. Jetzt zu Halloween schlag zu, bevor es hier nicht mehr geht. Gestern scheint wohl auch der Server überlastet gewesen zu sein. Ich wollte hier eine Schriftart kaufen. Die Authentifizierung ist nicht durchgegangen. Offenbar ist Worldpay da an Anfragen von Huawei total überlastet. Und naja, okay. AliExpress übrigens, wenn ihr an einem Mate 30 jetzt interessiert seid, auch die Europa-Version gibt es bei AliExpress zu kaufen, momentan auch mit großen Rabatten. Auch hier gibt es eine große Huawei-Aktion auf AliExpress. Guckt mal rein, da könnt ihr richtig Kohle sparen im Vergleich zu den empfohlenen Verkaufspreisen von dem Mate 30. Dann das Xiaomi Mi CC9 Specs. Die sind durchgesickert. Bei uns wird es wahrscheinlich anders heißen, das Gerät. Ja, bei dem ist es ein bisschen schwierig. Ich würde das Gerät auch als, ich ordne das Gerät ein als Midrange-Gerät. Ja. Auch wenn es jetzt ein ganz neues Gerät ist, das auf den Markt kommt. Und es hat einen Snapdragon 730 mit 6,4 Zoll Full HD Plus AMOLED Screen mit einem Water Drop Notch, 108 Megapixel Kamera, ihr habt richtig gehört, 108 Megapixel Kamera mit 13 Megapixel Wide Angle und 8 Megapixel Telefotolinse mit gar nicht so schlecht und 32 Megapixel Selfie Cam. 4000 mAh Akku mit 20 Watt Charging. 20 Watt. Doppelt so schnell. Android 10, IR Plus da drin, NFC, ist 9 mm dick, nur 180 Gramm. Kommt in der Version mit 6 GB und 128 GB RAM. Ob es größere Versionen gibt, ist mir noch nicht bekannt. Zum Preis von 2599 Yuan. Da muss ich mal kurz hier fragen. Moment mal. So, hab gerade mal beim Echo umrechnen lassen. Das sind etwa 325 Euro, was das Gerät dann kostet. So, dann gibt es noch eine Info. Letzte Woche habe ich ja gesagt mit dem Kick Messenger, ja, dass der eingestellt wird. Es hat sich ganz überraschend ein Käufer gefunden. Der hat quasi den Kick Messenger jetzt von der Firma gekauft. Das ist eine Holding, die den gekauft hat. Und somit geht es jetzt erstmal weiter. Der Kick Messenger wird also nicht abgeschaltet, sondern wird jetzt von der anderen Firma übernommen. Ob die Mitarbeiter übernommen werden, das ist auch noch eine Frage, die offen ist. Aber zumindest mal gibt es einen Lichtblick am Horizont für die Leute, die den Kick Messenger benutzen und den auch gerne weiter benutzen wollen. So, jetzt noch schnell die Community-Geschichten. Und zwar einmal gab es jetzt noch was zu dem Linux on Dex. Das wurde nämlich eingestellt. Der Chris und der Andreas haben das hier berichtet. Und ja, tatsächlich ist es wohl so, dass diese Beta eingestellt wird oder diese Beta kann man schon, glaube ich, sagen. Es soll wohl was kommen, da muss ich aber erst noch weiter nachforschen. Der Chris hat da geschrieben, richtig soll in Zukunft mit den gängigen USB zu HDMI-Adaptern arbeiten, also wie bei Huawei wäre schön, wenn das ein gängiger Standard für den Desktop-Mode werden würde. Also das ist eine Sache. Ich meinte doch aber, dass DEX auch immer schon so funktioniert hat. Und Linux und DEX war nur eine zusätzliche Möglichkeit, um diesen Desktop-Modus zu benutzen. Aber wie gesagt, ich muss da nochmal genauer nachhaken. Dann tauchte etwas auf. Manchmal tauchen in der Community so beiläufig Sachen auf, die sich dann als sehr, sehr interessant entpuppen. Beispielsweise schreibt der Chris, also ich liebäugel ja auch mit der Huawei GT2, Smartwatch, füge ich mal hinzu, oder vielleicht doch die verdammt günstige Linux-Nerd-Uhr Pinetime. Also, diese Pinetime, davon habe ich gar nichts gewusst bisher und ich habe mich heute mal auch ein bisschen schlau gemacht da. Das ist eine ganz faszinierende Sache, meiner Meinung nach, und die halte ich definitiv im Auge. Momentan ist die ja auch noch nicht fertig zu kaufen. Sobald es die dann fertig gibt, wird es auch ein Thema werden. Nur es, im Moment ist sie noch in einer Phase, wo ich sagen muss, da müssen wir erstmal gucken, ob das auch wirklich noch eine normale, kommerziell verkaufte Uhr wird. Wenn ja, bin ich sofort dabei. Ja. Von mir aus könnt ihr auch 99 Euro kosten, ist mir auch egal. Es geht mir hier um die Linux-Uhr. Ja, das wäre interessant. Ist natürlich auch in Aussicht gestellt, denke ich mal, dass es da Custom Watch Faces gibt. Das Einzige, was mich bei der GT2 stört, dass man da nicht seine eigenen Watch Faces drauf machen kann, dass es da nur so wenig gibt. Allerdings gibt es da ein Workaround, ist aber ein bisschen kompliziert. Man muss sich da als mit einem chinesischen Konto anlocken, da hat man hunderte von Watchfaces zur Verfügung, statt nur den 5, 6, wo da drauf sind. Aber gut, das ist eine Sache. Trotzdem, die GT2, die Huawei GT2 und die Magic Watch 2, das sind die beiden, die momentan ganz hoch im Kurs bei mir stehen. Ja, und das werde ich auf jeden Fall weiter beobachten. Dann war noch Schriften in der Huawei Design App. Eben habe ich ja schon mal gesagt, dass es momentan sehr starke Rabatte gibt dafür, für die Sachen im Design Store. Schon vorher wurde hier von Mario geschrieben, haben mich mal mit der Designs App von Huawei beschäftigt und ein schönes Theme gefunden, sowie die Schriftart umgestellt. Ich bin zufrieden. Und ja, also es gibt wirklich da super tolle Schriftarten. Ich habe hier auch gedroht, dass ich mir die Comic Sun Version hole von den Schriftarten. die ist übrigens cool, ja. Werde ich auch noch tun. Aber X-Pitch ist auch zum Beispiel ein super guter Font, wer auf Retro-Design steht. Das ist nämlich so ein, ja, sagen wir mal, ein Retro-Font. Ich möchte nicht sagen, wie ein C64, aber sagen wir mal von den Pixel her so ähnlich, eher ist es ein Terminal von ein alter, ja. Also X-Pitch ist sehr, sehr interessant, aber auch noch andere. Ich wollte mir gestern zum Beispiel den Bauhaus-Font holen, der kostet momentan nur 69 Cent oder sogar nur 39 Cent, ich muss mal gucken. Wie gesagt, die Preise sind irre momentan und deswegen, und das ging leider nicht, ich werde es jetzt nachher nochmal probieren. Okay, was haben wir noch? Ja, auch hier, das hat mich auch sehr überrascht. Und zwar, auf einmal schreibt der Chris, man fasst es nicht, Blogger hat echt ein Update bekommen. Ich bekomme Angst. Das darf ja nicht wahr sein. Wahnsinn. Und tatsächlich die Blogger-App hat ein Update bekommen. Ich dachte zuerst, die Blogger-Plattform, und nachdem ja auch hier dieser Feed drin ist, hat ein Update bekommen. Nein, die Blogger-App hat ein Update bekommen. Dass es die überhaupt noch gibt, ist unglaublich. Ja, aber ich nutze die jetzt schon lange Zeit nicht mehr. Aber wenn ihr da interessiert seid, dann könnt ihr mal gucken. Und ja. Gut, jo, das war dann das hier und jetzt haben wir noch die App der Woche. Wer sorgfältig zuhört, kann sich jetzt wahrscheinlich schon denken, wer das App der Woche wird, nämlich Ragnarok M Eternal Love EU. Genau, die europäische Version von Ragnarok M ist jetzt an den Start, hat lange genug gedauert, ich habe da schon die App im Auge, seit ich hier die in Japan, also die Version in Japan gesehen habe. Ja, Wahnsinn. Und das ist einfach eine schöne Sache, ein richtiges Ragnarok Massive Multiplayer Online Roleplay Game, ja. Mit allem, was man eben sich von einem Ragnarok-Teil wünscht und gleichzeitig aber so angepasst, dass man es auch vernünftig auf einem Smartphone spielen kann, ja. Süße Charaktere, lustige Begleiter, viele Buffs und trotzdem noch einigermaßen gut spielbar. Was heißt einigermaßen? Trotzdem noch gut spielbar, ja. Und natürlich die immerwährende, das immerwährende Mysterium Porring, ja, darf natürlich auch nicht fehlen, dieser Blob, sage ich immer, ne? Wobei wahrscheinlich würden mich jetzt die Fans hier böse schimpfen, ja, weil ich hier dann einfach einen Blob sage, aber die Begleiter sind einfach ganz, ganz toll und darauf basiert auch im Prinzip dieses Game. Und wer Japan-RPGs mag, MMO-RPGs, Japan-MMO-RPGs, der kann sich das mal angucken. Die Grafik ist mehr klassisch gehalten, aber dennoch relativ gut, ja, auf bei dieser Version. Also es ist so eine gute Mischung zwischendrin. Eigentlich war die Grafik auf der früheren Version vom PC war eigentlich im Vergleich zu der Android-Version sogar schlecht. Das hier ist jetzt ein, das war mehr so ein 2, das ist, war ja eine 2D, ein 2D-Game. Das hier ist ein 3D-Design. Ja? Also im Prinzip ist das hier besser als die PC-Version. Ja? Und damit werden auch eben hier Leute, die das auf dem PC gespielt haben, angesprochen, wenn sie hier das neu erleben wollen. Das Spiel gibt es übrigens seit 15 Jahren bereits. Ja? 15 Jahren, also man kann nicht sagen, dass die hier die Nutzer im Stich lassen würden, ja. So lange ein Spiel überhaupt zu machen, das ist schon nicht schlecht. Tja, also Ragnarok M Eternal Love EU im Play Store zum Download kostenlos und natürlich dann, könnt ihr euch vorstellen, ne, mit In-App-Käufen. Tja, so sieht's aus. Gut, und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort findet ihr das. Im Line-Messenger ist nämlich die Community vom Uncast und von der Rios Wohnsich. Den Link dazu findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com, bitte mal an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Mit S hinten. So sieht's aus. Hier sind auch dann die Links unter dieser Adresse, denn das ist auch wieder besonders wichtig. Natürlich habe ich hier etliche Links zu den technischen Daten von allen Geräten, die hier besprochen werden. Jo, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes rule that world.